Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2. Die Lilie gilt als Symbol von Reinheit und Unschuld. Lilienverehrer geraten leicht ins Schwärmen. Blüten, die wie nasse Seide schimmern. Ein Duft, der nur himmlisch genannt werden kann. Und eine Geschichte, die über 4000 Jahre alt ist. Eine Lilie sticht nicht, kratzt nicht, beißt nicht, sie duftet, sie schaut wunderschön aus. Wenn man die richtige Lilie am richtigen Platz pflanzt, braucht sie keine Pflege, sie vermehrt sich und man kann sie vererben. Das ist einfach ein Traum. Stefan Strasser, Gärtner und Gründer der Lilienarche in Erlangen. Wenn zum Beispiel diese Riesenlilie Cardiocrinum da 2,5 oder 3 Meter hoch werden kann, das ist schon echt ein tolles Schauspiel für eine Pflanze, die dann auch bei uns im Garten tatsächlich wächst, einfach von ihrer Größe und ihren Ausmaßen. Klaus Heuwemann, Landschaftsarchitekt und Leiter des Botanischen Gartens in Erlangen. Nun, die Blüte der Lilie hat tatsächlich selbst für einen Laien, der sich nun nicht mit Literatur beschäftigt, etwas ganz magisch Anziehendes, was Strahlendes und etwas, was sehr poetisch tatsächlich auch wirkt. Es wundert mich eigentlich nicht, dass die Dichter gerade diese Blume sehr gern verwenden. Dr. Claudia Ott, Arabistin und Übersetzerin von Tausend und eine Nacht. Auch für den Münchner Theologen und Kunsthistoriker Professor Wolfgang Augustin ist klar, wie es zum Ruhm der Lilien kommt. Die Lilie hat als Farbe Weiß. Weiß wird immer mit Reinheit, Unschuld konnotiert. Es ist die Farbe, die diesen ganz starken Symbolcharakter annimmt. Das ist für jeden so, wenn er eine weiße Lilie sieht, das ist einfach Unschuld, das ist Reinheit, das ist zum Teil auch Jungfräulichkeit. Das ist einfach so, die weiße Lilie begeistert jeden. Tatsächlich geraten nicht nur bekennende Lilienverehrer wie Stefan Strasser leicht ins Schwärmen, wenn sie über Lilien sprechen. Diese Blumen werden seit über 4000 Jahren kultiviert und zählen zu unseren ältesten Kulturpflanzen. Wie stark weiße Lilien schon den Griechen der Antike am Herzen lagen, erkennt man leicht an der Entstehungsgeschichte, die sie für die Lilien erfanden. Göttervater Zeus wollte seinem Sohn Herakles heimlich die Unsterblichkeit verschaffen und legte ihn Hera, der obersten Göttin des Olymp, an die Brust. Herakles aber saugte so kräftig, dass es schmerzte und Hera den Knaben im Schlaf von ihrer Brust stieß. Dabei spritzte etwas von ihrer Milch an den Nachthimmel, woraus die Sterne der Milchstraße entstanden. Die Milchtropfen aber, die auf die Erde fielen, wurden zu weißen Lilien. Nicht genug, dass die griechische Mythologie Lilien aus demselben Stoff entstehen ließ wie Sterne. Die Griechen ließen sogar Aphrodite, die Göttin der Liebe und Schönheit, so neidisch sein auf die hellstrahlenden Lilienblüten, dass sie ihnen mitten in die Blütengesichter hinein einen überlangen Fruchtknoten setzte. Es gibt ja viele Pflanzen, die wir im deutschen Sprachraum als Lilie bezeichnen. Und jeder meint was anderes. Und wenn einer zu mir sagt, ich habe auch Lilien, dann wette ich drauf, eine Iris. Und die Iris ist nun gar keine Lilie. Und viele andere sagen, ich habe auch Lilien, aber meine haben so große Blätter. Da weiß ich genau, die meinen Taglilien, also die Hämerokallis. Und wenn ich von meinen Lilien spreche, dann meine ich Lilium, also die echte Lilie. Und die Lilie erkennt man eigentlich immer daran, dass sie so einen langen, kräftigen Stängel hat, an dem dann die Blüten sind. Und dieser Stängel hat Blätter. Also die Blätter sind sozusagen am Stängel. Und das ist zum Beispiel bei den Taglilien nicht so. Und die Lilie ist eine Zwiebelpflanze. Und die Taglilien sind normale Stauden, die haben einen Wurzelstock, aber keine Zwiebel. Zwiebelpflanzen kennt man auch in unseren nördlichen Breiten. Schneeglöckchen zum Beispiel oder Krokusse. Die sind schon mit dem Blühen fertig, bevor größere Büsche überhaupt Blätter tragen und Schatten auf sie werfen können. Zwiebeln der Lilie schauen aber etwas anders aus. Sie haben außen keine so feste Haut, sind eher schuppig aufgebaut und etwas empfindlich. Aber diese Zwiebeln bringen der Madonnenlilie, also der echten Lilie, große Vorteile, erklärt Klaus Heuwemann. Die natürliche Verbreitung ist das östliche Mittelmeerraum, Syrien, Griechenland, Türkei bis nach Israel, wo es ja also wirklich im Sommer sehr, sehr heiß und warm ist. Und da zieht sie sich dann eben auch zurück. Da hat sie ihre Ruhephase und dann treibt sie aber im Herbst schon eben neue Blätter. Wenn es dort an diesen Naturstandorten sehr feucht ist, da hat man Winterniederschläge und Regen, es ist nicht ganz so heiß, da hat die dann ihr Licht und Wasser zur Verfügung. Und im Sommer zieht sie sich dann zurück unter die Erde. Und das ist sozusagen das Prinzip der Zwiebeln, dass ich einen Energiespeicher quasi habe und die Pflanze relativ schnell dann ihren Lebenszyklus beginnen kann. Die rund 1,30 Meter hohe weiße Madonnenlilie allerdings braucht solche Zugwurzeln gar nicht. Ihre Zwiebel samt Wurzeln liegt knapp unter der Erde. Offenbar genau richtig für das Gebiet rund um Shushan, auch Shush oder Susa genannt. So hieß eine antike Stadt im Gebiet des fruchtbaren Halbmondes. Der Naturhistoriker Plinius der Ältere berichtet noch um 77 nach Christus von weiten Feldern mit Madonnenlilien rund um die Stadt. Lilie und Stadt tragen denselben Namen, Susa. Und nicht nur sie, sagt die Arabistin Claudia Ott. Ganz schön ist, dass alle Frauen, die Susanne heißen, eigentlich den arabischen Namen für Lilie tragen. Denn das ist genau dasselbe Wort, das im Hebräischen Shushan heißt und auch in der Bibel vorkommt und dann später als Susanne eingedeutscht wurde. Also Susanne heißt eigentlich die arabische Lilie. Aus Susa stammte auch das Susinon, ein Lilienöl, angeblich das Beste seiner Zeit. Denn so erhaben die Pflanze aussieht, mit ihren großen, weißen, trichterförmigen Blüten, die wie nasse Seide schimmern und hoch oben am aufrechten Blütenstiel sitzen, Lilien waren schon immer mehr als wunderschöne Requisiten. Ihre Blüten und tiefgrünen Blätter wurden gezupft, ihre Zwiebeln zerschnitten, sogar gemörsert und eingelegt als Heilpflanze. Die Araber kannten die Lilie in erster Linie als Heilpflanze, zum Teil aus antiken Quellen übernommen und weiterentwickelt, zum Teil auch aus eigener Anschauung beziehungsweise dann auch aus den anderen Quellen, die im Orient schon vorlagen. Also sie wirkt entwässernd. Ihre Blätter nützen gegen die kalten Krankheiten im Gehirn. Das wird so etwas Ähnliches wie Schlaganfall sein. Sie lösen die harten Winde auf, die sich dort angesammelt haben, also Druck im Gehirn. Auch hier die Durchblutungsstörungen werden durch Lilien behandelt. Nach dem Untergang des Römischen Reiches änderte sich die Wertschätzung von Blumen für ein paar Jahrhunderte teilweise sehr deutlich. Bei den frühen Christen galt Blumenschmuck als heidnisch. Er war in allen vorangegangenen Kulturen, bei kultischen und profanen Festen, einfach zu wichtig gewesen. All die Kränze, Girlanden und Blumenopfer wollte man nicht mehr. Erst um 800, während der Regierungszeit Karls des Großen, wurden Blumen, vor allem als Heilpflanzen, wieder stark aufgewertet. In seiner Capitulare de Villis vel Curtuis Imperii, einer Landgüterverordnung, setzte Karl der Große unter anderem fest, dass bestimmte Pflanzen in all seinen Gütern und Klöstern angebaut werden müssen. Und die Madonnenlilie stand in dieser Pflanzenliste ganz vorn, auf Platz 1. Das macht sich noch heute bemerkbar, meint Stefan Strasser. Man hat schon in Franken ganz, ganz früh Madonnenlilien gepflanzt an den Wegkreuzen, an den wichtigen Stellen am Weinberg. Und da haben die sich ausgewildert. Also es gibt praktisch ausgewilderte Naturstandorte in Franken von dieser Madonnenlilie, die eigentlich aus heißeren Ländern kommt. Ich bin eine Blume auf den Wiesen des Charonne, eine Lilie der Täler. Eine Lilie unter Disteln ist meine Freundin unter den Mädchen. Aus dem Hohelied Salomons, Altes Testament der Bibel. Das biblische Hohelied der Liebe ist ja ein Beispiel für altorientalische Liebeslyrik. Es war lange praktisch frei umhergelaufen als verschiedene Liebesgedichte, bevor es in den Kanon der Bibel kam und dann erst nachträglich uminterpretiert wurde, praktisch als Gedicht der Gottesliebe, während es eigentlich ein profanes Liebesgedicht war. Das Hohelied, also einer der Texte im Alten Testament, ein Dialog zwischen Braut und Bräutigam, der in der ganzen Auslegungsgeschichte des Textes immer auf das Verhältnis von Christus und Kirche oder auf das Verhältnis von Christus und Maria bezogen worden ist, sodass die Braut, die von sich in diesem Text als Lilie spricht, auf Maria gedeutet wurde. Und diese Idee macht die weiße Lilie ab dem 11. Jahrhundert geradezu zum Popstar unter den Blumen. Als Lilie der Täler und Lilie unter Disteln wird sie bei Christen nun das Symbol für Demut und Unschuld. Besonders wenn es um die heilige Maria geht, erklärt Kunsthistoriker Wolfgang Augustin. Noch in der barocken Emblematik ist Maria mit der Lilie verglichen worden, weil die Lilie die reinste weiße Blume innerhalb eines Felds von Schmutz und Erde und so weiter vorkommt. Es ist die Farbe, die diesen ganz starken Symbolcharakter annimmt. Und Maria wird immer abgebildet mit der weißen Lilie, mit der Lilium Candidum, die eben daher diesen Namen bekam dann im Mittelalter, der Marienlilie, eben die Madonnenlilie. Wie ein blühendes Zepter setzen die Maler Madonnenlilien ein, wann immer sie Maria abbilden sollen. Besonders in Verkündigungsdarstellungen darf die weiße Lilie nicht fehlen. Entweder wird sie dann vom Erzengel Gabriel gehalten oder sie steht aufrecht in einer kleinen Vase im Zimmer oder sie blüht auf der Wiese im Hortus Conclusus, dem kleinen geschützten Garten der Jungfrau Maria. Und nicht nur die Madonnenlilie wird im Mittelalter zum sprechenden Symbol erhoben. Mehr und mehr entwickelt sich eine regelrechte Blumensprache. Ausgehend von dem Gedanken, dass alles, was geschaffen ist, die ganze Welt, die ganze Schöpfung, immer auf den Schöpfer zurückverweist, das ist eine der Grundüberzeugungen des Weltverständnisses im Christentum, ist es möglich, in den geschaffenen Dingen, in der Natur, auch Elemente dessen, was auf Gott zurückweist, zu erkennen. Die Welt ist wie ein Buch, man muss verstehen, es zu lesen, so sagen noch die barocken Prediger. Zuerst wurde die Blumensprache im religiösen Kontext genutzt, für Altarbilder, Gemälde, kostbare Wandteppiche, Skulpturen, später in Liebesbriefen und sogar beim Übergeben von Blumensträußen. Allein die Auswahl der Blumenarten sagte etwas aus. Besonders Gefühle konnten so ausgedrückt werden, ohne dass ein einziges Wort gesprochen werden musste. Die arabischen Dichter glänzen mit Garten und Blumen vergleichen. Immer wieder finden wir in arabischen Gedichten Gegenstände, von denen wir zunächst mal gar nicht erwarten würden, dass man sie mit Blumen vergleicht, in wunderschönen poetischen Bildern neben Blumen gestellt. Und gerade vielleicht angesichts einer auch damals schon wüstenhaften Umgebung mancherorts in der arabischen Welt waren die Gartenvergleiche und die Pflanzenvergleiche umso wichtiger und umso wirksamer. Nach der Antike hatte der arabische Sprachraum ab dem 8. Jahrhundert im Islam seine neue Religion gefunden. In ihrer Sicht auf die Lilie blieben die arabischen Dichter interessanterweise weiter nah bei den Ideen der Antike. Claudia Ott zitiert aus einem Gedicht von Abu Hilal al-Askari, der um 1000 nach Christus lebte. Ka'anna Thuraya fihi baqatu sausanin wa ma hawlaha minhunna taqatu narjisi. Es ist, als wären die Plejaden in der Nacht ein Strauß von Lilien und die Sterne in ihrer Umgebung Narzissengestecke. Ich finde so die Lilie als Strauß von Blüten, die den Sternhaufen der Plejaden symbolisiert, das ist etwas besonders Schönes. Die Lilie wird in der arabischen Dichtung sehr oft benutzt, aber soweit ich es gesehen habe, nicht für Unschuld, sondern für etwas viel Konkreteres. Die Lilie dient als Hauptmetapher für Sterne in der Nacht, und zwar die Plejaden. Das ist ein Sternhaufen, der aus über 300 Sternen besteht, von denen aber nur 6 ganz deutlich sichtbar sind. Man nannte das auch das Siebengestirn, weil das so eine schöne Zahl ist oder eine auch biblische Zahl. So dieses Siebengestirn, das war fast magisch für die arabischen Dichter. Und das haben die sehr gerne mit Lilien verglichen. Im christlichen Abendland setzte sich nach einigen Jahrhunderten Abstinenz sogar die als heidnisch verpönte Blumendekoration wieder durch. Nicht nur auf fröhlichen Festen, sondern auch auf Trauerfeiern. Die elegante weiße Lilie mit ihrer Unschulds- und Reinheitssymbolik bot sich als Grabblume wieder an, weil sie als Schnittblume rasch welkt und dabei im Handumdrehen ihren eben noch intensiv süßen Duft verliert, lagen die Parallelen zum allzu kurzen Menschenleben nah. Als die Europäer immer mehr Länder und Kontinente entdeckten und eroberten, brach unter wohlhabenden Pflanzenliebhabern eine Leidenschaft aus, die sich bisher nur Könige und Fürsten leisten konnten. Sammelleidenschaft. Gesucht waren neue, exotische Pflanzen, in verblüffenden Farben, mit erstaunlichen Formen und Größen. Madonnenlilien bekamen Konkurrenz. Klaus Heuwemann vom Botanischen Garten Erlangen. Also bei den Lilien fällt auf, wenn man sich die Verbreitungskarte anschaut, dass sie eigentlich nur auf der Nordhalbkugel vorkommen und dann auch eher so in den etwas feuchteren Breitengraden, wo also relativ hohe Niederschläge sind. So das südlichste Verbreitungsgebiet bei uns in Europa ist zum Beispiel die Madonnenlilie, die kommt dann so bis Israel vor. Aber in den sehr trockenen und in den sehr kalten Regionen kommt sie eher nicht vor. Sie braucht so ein gemäßigtes, ausgeglichenes, eher feuchtes Klima. Die wenigsten Arten kommen bei uns vor in Europa. Also von den etwa 80 bis 100 Wildarten sind über 50 in Asien, ein paar wenige bei uns und dann der Rest in Nordamerika. Was die Pflanzenjäger mitbrachten, waren nie gesehene Arten. Lilienblüten in extrem großer Trompetenform. Oder mit Blüten wie kleine Turbane oder große schalenförmige Blüten in feuerrot, gelb, rosa Farben, schwarz getupft oder mit gelben Streifen. Viele dieser exotischen Lilien wurden auf ihren Heimatkontinenten nicht nur als Heilpflanze oder kostbare Requisite genutzt, erklärt Lilienexperte Stefan Strasser. Seit vielen tausend Jahren werden Lilien in Asien bereits angebaut, wie bei uns jetzt Kartoffeln. Und die Lilien werden dort in Reihen gepflanzt, eben diese Tigerlilien, weil sie sich so extrem stark vermehren. Und sie haben wirklich gut schmeckende Zwiebeln, die sehr stärkehaltig sind. Also man kann damit ganz toll kochen. Ganz bekannt ist ja Buddhas Leibspeise, das sind Tigerlilien, aber auch Goldnadeln drin. Goldnadeln sind ja die Blütenknospen getrocknet von der Taglilie. Es wurden dann natürlich im 19. und 20. Jahrhundert wurden sehr viele Expeditionen losgeschickt, gerade nach Asien. Und man hat dort viele neue Wildarten entdeckt, zum Beispiel die Königslilie. Und die hat dann so ein bisschen der Madonnenlilie den Rang abgelaufen. Natürlich auch eine weiße Lilie, diese Königslilie. Sie stammt aus einer Region in China mit häufig nebelverhangenen Schluchten. Ihre Blüten sind trompetenförmig und größer als Männerhände. Bei ihrem Anblick fragt man sich unweigerlich, wozu braucht die Natur so riesige Blüten? Lilium regale, die Königslilie. Am Abend, so mit Beginn der Dämmerung, beginnt sie plötzlich ihren betörenden, süßlichen Duft auszuströmen, den man mehrere Kilometer weit riechen kann. Und der lockt nämlich die Nachtschwärmer an, diese Falter, die nachts fliegen. Und die werden ausschließlich von diesen Insekten bestäubt. Und da braucht man diese große Trompete, weil die wie ein Leuchtfeuer funktioniert. Man hat A, die Duftspur und man hat zum anderen für dieses Infrarot sehende Insektentier, das da kommt, hat man eine Landebahn, einen Trichter. Da fliegen die hinein und dann sind die da unten. Denn dieser Nektar, den die Lilie da anbietet, der ist sowas von stark, von intensiv und die wollen da nicht mehr raus. Bei uns zählen große weiße Arten aus Asien zu den meistverkauften Lilien. Der Blumenhandel vertreibt heute hauptsächlich Osterlilien, die berühmte Lilium longiflorum, die ursprünglich aus Japan stammt. Philipp von Siebold, ein Würzburger Arzt und Pflanzensammler, schmuggelte sie im Jahr 1830 als erster unter abenteuerlichen Bedingungen aus Japan heraus. Und dann wurde natürlich viel gezüchtet. Reine Naturschönheiten sind für den Schnittblumenhandel zu empfindlich. Heute geht es um Hybriden. Darum, wie Lilien sich in Schnittblumenkulturen leichter anbauen lassen. Wie ihr Duft bei den immer größeren Blüten nicht penetrant wird. Neue Sorten züchten ist überhaupt nicht schwierig. Man braucht nur eine Vaterpflanze und eine Mutterpflanze. Die muss einem gefallen, sonst macht man es ja nicht. Also es ist wirklich so, man müssen den Pollen der Vaterpflanze auf die Narbe der Mutterpflanze geben, eben bestäuben und immer sofort auch umgekehrt. Die Mutterpflanze auf die Vaterpflanze, denn haben ja beide den Pollen und eben die Narbe. Warum? Es kommt nicht dasselbe raus. Wenn ich jetzt zum Beispiel eben Lilium Henry kreuze mit Lilium longiflorum und umgekehrt, gibt es jedes Mal ein anderes Ergebnis. Was die Lilie noch als Besonderheit hat, sie kann Brutzwiebeln machen, Bulben, sowohl an den Stängeln als auch in den Blattachseln. Da bilden sich praktisch kleine, so eine Art Mini-Zwiebeln, die dann, wenn sie auf den Boden fallen, dort weiterwachsen und ausbreiten. Also das sind praktisch Klone, die dann entstehen. Das ist also genetisch identisch die Pflanze, die dann als Klon noch einmal zu Boden fällt. Mit seiner Lilienarche in Erlangen versucht Stefan Strasser, gesunde, alte Züchtungen und alte Wildsorten in unzähligen Töpfchen zu retten, die sonst für immer verloren gehen würden. Auch die Deutsche Genbank für Zierpflanzen arbeitet mit ihm zusammen. Strassers Motto ist: Rettet die Lilien. Er ist der seit Jahrtausenden verehrten Blume restlos verfallen. Einmal eine Lilie gekreuzt, Sämlinge aufwachsen zu sehen und dann zu sehen, wie sie zum ersten Mal blühen. Eine eigene Kreuzung zu sagen, ach, ist die schön, die nenne ich nach meiner Frau, nach meiner Tochter, nach der Oma. Man darf ihr Namen vergeben. Und wenn man dann 5 oder 6 solche wunderschönen Kinder gezüchtet hat, dann ist man sowieso verloren. Wenn es einmal funktioniert, dann ist man hin und weg und dann will man immer mehr und immer mehr. Und dann fliegen die anderen Pflanzen aus dem Garten, da wird Platz geschaffen für noch mehr Lilien. Und dann fährt man rum und dann trifft man andere Lilienzüchter und die haben auch schöne Töchter. Und dann nimmt man da welche mit, dann kauft man sich dort welche und schon hat man wieder mehr Lilien. Irgendwann ist es so eine Manie, man hat so viele Lilien, es ist kein Ende abzusehen. Es gibt nichts Besseres wie Lilien. Das war ein weiterer Radio-Wissen-Podcast aus dem Bereich der Biologie. Dieses Mal von Anja Mösing. Es sprachen Julia Fischer, Andreas Neumann und Katja Schild. Ton und Technik Helge Schwarz. Regie Sabine Kienhöfer.